ja, na, na, ja, na, ja, ja, na, na, ja, ja, na, na, ja, ja. Ich will immer gehen und mitten umsehen, die Treue, die so brechen, doch aber mich rechnen für so Schämmerlei. Ich will lieber gehen und mitten umsehen, die Treue, die so brechen, doch aber mich rechnen für so Schämmerlei. Ich will lieber gehen und mitten umsehen, die Treue, die so brechen, doch aber mich rechnen für so Schämmerlei, für so Schämmerlei, für so Schämmerlei. Da hab ich euch endlich, ihr Sträuche! Ich habe eine Arbeit für einen jeden von euch. Steckel, du trägst die Kisten ins Haus hinein. Und für dich, Hans Wurst, habe ich ein besonderes Geschäft. Also, pass auf. Hier in dem Gewölb sind die Weinfässer. Vor den Weinfässern, da stehen zwei Kisten mit den Feuerwerksknallern. Die lädst du dir auf und bringst sie ins Schloss. Verstehst du? Hier hast du den Schlüssel. Also mach schon, die Gräfin wartet. Oh, Kolumbin, das wird ein Fest. Gar dein Verlobungsfest. Steckel! Was denn? Steckel, rasch, das Gewölb! Das Gewölb? Und jetzt runter und den Stein gesucht. Das Feuerwerk kann warten.